Xief User Interesse schnell ist die Rockta Docking-Plattform für Angestellte des Tunnel Gamma II erreicht. Andra verbindet ihrem Committee-Board Elektronik und Blindzelt exakt einmal. Als wüsste es ihr Gefährt, wie auf unsichtbaren Schienen, macht er sich runter nach Syntari, der Hauptstadt des Park Prime. Hengleis Heimathafen. Gespannt und gewichtig zugleich lud Zwienenisch der Ruber aus seinem Cockpit. Was er weniger wusste war, dass es gut sein kann, dass er der erste seiner Art ist, der hier im Indie-System seinen Fuß aufgesetzt hat. Je mehr man darüber sinniert, ja. Warum sollte einer eine billige Reinigungskraft rüber in die neue Welt mitnehmen? Es sei denn damals bei den Ebshut-Missionen. Eines ist sicher, auf jeden Fall ist er der erste Tunnelreisende seiner Spezies, wenngleich höchst inoffiziell. Andras Rockta geht in den Gleitflug. Die Dämmerung setzt ein. Glänzend liegt die Metropole zu ihren Füßen. Das Flugzeug reiht sich in die Kette anderer des Feierabendverkehrs ein. Unter ihnen prachtvolle Straßen und Flaniermeilen. Der Rockta schwenkt nach rechts zur Landung. Ein Haus fällt besonders auf, es ist ziemlich neon. Lima Eso Sports blinkt in allen Farben. Dies also ist der Fansportladen von Andras Mann. Svinenisch hüpft als erster raus und betrachtet das Geschäft mit großen Augen. Hier gibt's die Originaljus, ist unübersehbar. Alle vier betreten den Laden. Eine Glocke kündigt dies drinnen an. Doch statt Andras Ehemann ratet ein offensichtlich älterer Bot los. Herzlich willkommen, liebe Kundschaft, was ist denn das für einer? Er blickt Richtung Svinenisch, seine CPU-Matrix glüht, er wackelt leicht mit dem Kopf, bei Lina Eso Sports. Alle unsere Produkte sind mit künstlicher DNA gesichert. Schaffen Sie es, den Laden unbeschadet zu verlassen, so tratzen wir Sie, bis wir Sie dingfest machen. Uns ist noch keiner ungeschoren davongekommen. In allen anderen Fällen willkommen. Ja, nur hier gibt's die neuesten handsignierten Jumper Pro X. Andra wendet sich an die Kinder. Anscheinend ist mein lieber Mann wieder mal auf Hausbesuch. Schrecklich, diese verwöhnten Radker der Neureichen. Die sind zu dumm, sich selbst um ihre Jumper zu kümmern. Darf ich vorstellen, unser guter alter Boot der Alpha Mech T-Klasse. Er hält hier die Stellung. Auch wenn er manchmal vergisst, sich selbst aufzuladen, die Vorteile überwiegen. Ach ja, zum Glück gibt's dich. Keine Regung beim Roboter. Pachara sieht sich um. Neben anderen ausgefallenen Sportartikeln stehen dann tatsächlich auch sie, die ominösen Jojumper. Es sind einfache Springstiefel mit einer Feder unten dran. Mit etwas Fantasie sieht diese im Normalmodus wie ein Jort aus, springt man mit ihnen, so wird daraus mehr oder weniger ein kleines O. Diese drei Herrschaften hier, mein lieber Botti, Andra deutet auf die Kinder, sind unsere neuesten Beta-Tester. Mach mal drei Paar für sie fertig. Sehr wohl, rasselt der Angesprochene. Hengai und Pachara sind schnell versorgt, dann ist Zwienenisch an der Reihe. Die Ruba leben auf großem Fuß. Spätestens jetzt ist dies einer Erwähnung wert, denn der arme Boot verzweifelt fast. Alle Stiefel sind zu klein. Schließlich kramt er von ganz unten die letzte Packung mit der größten Größe hervor. Mit Mühe ging er über den Fuß und den Knöchel des Alien. Dann aber sitzt er wie angegossen. Es sieht fast so aus, als ob sich Svinos Laufapparat flexibel an den Schaft anpasst. Er schaut sich um, Hengai steht sicher da, nun 30 cm größer. Pachara wackelt verdächtig, aber auch sie immerhin bereits aufrecht, ohne sich festzuhalten. Svinenisch ist bereits eins mit seinen neuen Stiefeln. Bereit aufzubrechen. Botti knattert weiter. Bei diesen neuen Prototypen handelt es sich um die neueste Federgeometrie. Feinste Nanotechnik ist in ihr verarbeitet. An der Seite des Springstiefels befinden sich drei Knöpfe. Lauf-, Sport- und Ausdauermodus. Per Default, bei Auslieferung, derzeit stehen sie auf Laufen. Sport schnell gedrückt. Schreit Svinenisch dazwischen und beginnt immer schneller und höher zu hüpfen. Bald dotzt er an die Decke. Er verliert rasch die Kontrolle. Wah, brüllt er zwischen jedem Sprung. Botti ist zur Stelle. Er springt den Ruber an, reißt ihn von den Füßen und landet zusammen mit ihm längs auf dem Gang. Rasch drückt er den Laufknopf. Svinene schüttelt und rüttelt sich. Dann rappelt er sich auf. Er stützt sich mit der Hand am nächstbesten Regal ab. Energie brutal viel zu. Stammelt er schließlich. Seinem Publikum ist zwischen Lachen und Weinen. Pachara meint nur, und mit diesen Dingen sollen wir 3 Kilometer weit hüpfen? Draußen geht's besser, antwortet Henley, wirst sehen. Er geht auf Anda zu und bedankt sich. Weißt du was, ich kauf die 3. Eure Kredit sind morgen auf dem Konto. Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn ich dir mal was Gutes tun kann, einfach melden. Nur die junge Diplomatentochter denkt noch ein wenig weiter, sie geht auf Andra zu und fragt. Gibst du mir deine Com-Nummer? Ich hab da so ein Gefühl, dass diesmal wichtig werden könnte. Außerdem könnte ich dir dann Rezepte aus dem Land der aufgehenden Sonne rüberschicken. Beide Gründe hatten für Andra Hand und Fuß, so war dies geklärt. Außerdem hätte sie den Kindern in jedem Fall geholfen. Pachara bedankt sich, weiß sie doch, dass sie damit einen Draht in die Heimat geschaffen hat. Eine Verbindung an aller Obrigkeit vorbei. Ein Geheimkanal an Tanjal Nev Mikkel bzw. Heim zu den Pachabons. Svinenisch, den Vorfall eben bereits vergessen, hoppelt als erster raus. Immer höher hüpft er um, irgendwo hin. Henley muss eingreifen. Weißt du, wo es lang geht? So, Herr Ru? Fragt der Angesprochene zwischen jedem Sprung, dann die Erleuchtung. Ah, richtig, ja. Du erste als. Er beruhigt sich, Henley legt langsam los, dann Pachara und zu guter Letzt Svinenisch. Henley sieht sich um. Mit verbissenem Gesicht hinter ihm seine beste Freundin. Erstaunlich, wie schnell sie das Springen lernt. Keine 3 Minuten später hat sie bereits den Boden raus. Zeit für eine Abkürzung, ruft Henley und biegt in einen Hinterhof ein. Jetzt gibt's Parkour. Zack, über Mülltonnen und zwischen parkenden Flügers geht's über einen Zaun. Svinenisch macht mittlerweile Kunstsprünge, Pachara hält verdächtig gut mit. Aufpassen Leute, da hinten ist dieser blöde Kläffer, aber es ist der kürzeste Weg. Henley springt ins nächste Grundstück. Wow, Urachover. Sofort kommt der Giftpilz angeschossen. Oh nein! Schreit Henley, er hat Verstärkung bekommen. Ein zweiter, noch giftigerer Geselle stürmt wie besessen aus seiner Hütte hervor. So dumm die Kläffer sind, so sehr picken sie sich sofort das schwächste Glied heraus. Beide verfolgen nun Pachara, immer wenn sie landet, versuchen beide Kampfknäuel sie zu packen. Knapp ist es, in Panik fängt sie an zu schreien. Schlecht, denn das stachelt das verrückte Paar nur noch mehr an. Doch Svinenisch ist zur Stelle. Vom nächstbesten Baum hat er eine matschige Frucht gepflückt. Zack, mitten ins Gesicht eines Angreifers. Das Zitrusgeschoss platzt, jaulend macht sich der Getroffene von dannen. Scheinen viel Säure zu enthalten, Mangefrüchte hier auf Park prima. Das zweite Vieh ist außer Rand und Band. Er versperrt Pachara den Weg. Planlos hüpft diese auf und ab, einziges Ziel keinen Biss abzubekommen. Svinenisch beobachtet, dann nimmt er genau Maß und hüpft ihm von hinten auf seinen Schwanz. Der Angegriffene jault schrecklich, haut geschlagen ab und leckt sich sein Hinterteil in seinem Verschlag in der letzten Ecke. Endlich kann die junge Diplomatentochter Henley in seine Richtung nachfolgen. Im Nebenhof hüpft dieser bereits so hoch es geht auf und ab und versucht mitzubekommen, was drüben los ist. Erleichtert stellt er nun fest, dass beide unversehrt nachfolgen. War irgendwas? Fragt er in die Runde. Seine beste Freundin gibt sich keine Blöße, hat die passende Antwort parat. Nein, was soll denn sein? Auf geht's, weiter. Oder wohnst du hier, kleiner Prinz? So also hoppelt das Trio flott Richtung Regentenallee 1 weiter, Svinenisch ruft mittlerweile zwischen jedem Jumpiosentari. Oder ähnliches. Die Umgebung öffnet sich. Freie parkähnliche Flächen liegen vor den fliegenden Kindern. In der Ferne ist bereits ein stattliches Gebäude zu erkennen. Henleys zu Hause. Pachara ist beeindruckt, versteckt es aber geschickt. Der Hintereingang ist bald erreicht. Henley deutet seinen Freunden an, Auflaufen umzustellen, nach ein paar Saltos tut dies Svinenisch auch, mit leichtem Murren. Nur speziell authentifizierte Besucher haben Zutritt zum noblen Hause derer zu Westerburg. Kein Problem also für Henley. Die drei verstauern ihre Jumper im Rucksack und ziehen ihr normales Schuhwerk an. Danach hält Henley seinen Komforttor und unsere drei Helden treten ein.